I. Du suchst also ein Geschenk für Brigitte. Vielleicht ein Buch? Was liest sie denn gern? Sie liest nicht viel. Sie sieht lieber Filme im Kino oder DVD oder so. Dann kannst du vielleicht ein Video kaufen. Sie hat doch schon so viele. Aber ein schicker Pullover, das ist was anderes. Schau mal, der da ist doch toll. Ja, aber der ist viel zu teuer. Das ist Kaschmir. Okay, dann bekommt sie eine CD von ihrer Lieblingsgruppe. Ja gut, das machen wir.